Dialog 2. Waren Sie zufrieden? Na ja, erst hat man uns einen Tisch neben der Tür gegeben, dann mussten wir eine halbe Stunde warten und dann war das Essen lauwarm. Entschuldigen Sie bitte. Wir waren sonst immer zufrieden, deshalb haben wir nichts gesagt. Die Bedienung war heute ziemlich unfreundlich. Es tut mir leid, dass Sie warten mussten. Wir haben Hochbetrieb. Kann ich Ihnen noch einen Dessertwein oder einen Likör anbieten? Natürlich auf Kosten des Hauses. Na schön.